ersten Tape sitz ich ein. Grund Genozid, du rappst on point. Doch ich hab ein Rotpunktvisier, was ich in die Zellenwand tritt. Sind keine Tage, die ich zähl, sondern Morde, die ich begeh. Dann schwuchtel mit der MP-Schwule. Rapper wie du im Knast pumpen mit Handeln. Doch werden am Ende dann von uns beiden misshandelt. Als kleines Kind dachte ich mir, ich werd Mörder oder Richter. Deshalb schlag ich euch einen Hammer in die scheiß Gesichter. Du rennst, hörst du Sirenen, ich schlachte mit Macheten. Du schmuggelst gern im Arsch, faust große Pakete. Sag, wer feiert dich, Idiot? In deiner Crew sind nur Nutten. Ich geh nur bei Rot weiter, wenn Kinder dabei zugucken. Der King, meine Tapes von OGs hinter Gittern. Deine Hinterwäldler und Kinderficker, das reicht. Ich kann jetzt nicht weiter rappen, denn es wird langsam mal Zeit, hier auszubrechen. Wer sind die G's mit der blutverschmierten Uniform? Deine Crew wippt sich gerne in der Dusche, ja. Die Zellenwärter haben alle Angst vor uns. Hier kommen OG James und Matze Hund. Öffne mal deine Post, Mazzon wurde eingelocht und sende dir ein paar Küsschen aus der Zelle für die Platzwunden an deinen Kopf. Warum wurde ich nicht freigesprochen? Okay, zum Tatzeitpunkt war mein Geisteszustand wohl ein klein wenig ausgeufert. Und jetzt krieg ich nicht mal Hafturlaub bewilligt, der Richter streut Gerüchte. Ich bin noch stinknormal wie Blitzanbrüche, aber ganz egal, was für ein Verhalten ich an den Tag leg. Dann Wärterinnen becken mich mit Eistee und Pistazien und vom Schlafen gehen verkloppen sie mein Zellgenossen. Kommen danach ins Bett gekochen und lesen aus der Bravo Hip Hop Special vor. Und selbst der Gefängnisdirektor gibt mir Props, weil ich in meinem Takt die Weltformel entdeckt habe. Und mein Funker meldet, deutscher Rap hat Ladehemmungen. Ja, da kommt ja dieses Tape gerade recht.